In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Statt an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Wow. Das ist jetzt mal eine lange Durststrecke gewesen für unsere Podcast-Hörer, die nämlich mich inzwischen auch schon angeschrieben haben, weil es ja, ich glaube, jetzt seit 2 Monaten oder so nichts mehr von uns zu hören gab. Hallo nach Peru, Alexander. Gut siehst du aus, auch wenn du diesmal vor so einem nichtssagenden, einfarbigen Hintergrund sitzt. Hi Dirk. Hola. Das im Hintergrund war gerade meine Kaffeemaschine, die jetzt dann ganz schlafen geht, hoffe ich. Aber sei froh, du hast eine Kaffeemaschine. Hier ist Kaffee. Guter Kaffee ist sehr rar. Also hier gibt es meistens nur so. Die machen hier den Kaffee anders übrigens. Die machen hier den Kaffee so, dass die den Kaffee ganz stark machen und den lassen die dann kalt werden. Das heißt, wenn du irgendwo zum Frühstücken gehst, kriegst du so ein ganz kleines Kännchen mit kaltem Kaffee, ganz starkem kalten Kaffee und dann noch heißem Wasser dazu. Und du schüttest dann einfach den Kaffee in das heiße Wasser rein. Das heißt, die verschenken eigentlich nie Kaffee. Ist gar nicht so dumm. Das ist so eine Art Instant-Kaffee, ja? Nee, das ist dann schon ein richtiger Filterkaffee oder sowas. Ja. Okay. Ja, jedenfalls. Okay, da habe ich was über Kaffee gelernt. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das einzuordnen habe und ob ich das gut finde, ich als alter Espresso-Junkie. Aber ich wollte ganz kurz erstmal die Runde zurückmachen und unseren Hörern erklären, dass es natürlich zwischendurch Telefonate gab und dass wir dich zwar als Podcaster zuletzt in Australien gehört haben, aber es gab ja dazwischen noch Stationen in Fidschi oder auf Fidschi, muss man sagen, und in den USA. Und wir haben mal einen etwas längeren Podcast aus den USA und einen anderen aus Fidschi aufgenommen und die fielen beide einem großen Hardware-Schaden zum Opfer. Was heißt, wir müssen leider auf die detaillierten Podcasts aus diesen Ecken der Welt verzichten, aber wir haben ja noch deine Videos gehabt, denen wir natürlich aufmerksam folgen konnten. So, jetzt habe ich mich völlig verfranst. Das wird der chaotischste Podcast, den wir bisher gemacht haben, wo wir dann wild in der Gegend rumspringen. Wir sind aus der Übung, ja. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Genau, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Du bist auf dem amerikanischen Kontinent und ich finde, das ist Legitimation genug, um zu sagen, auch wenn wir es schon mal gemacht haben, lass uns mal nochmal anfangen mit deiner Ankunft an diesem Kontinent. Du bist erst ja mal in Nordamerika angekommen, richtig? Ja, vielleicht davor noch, der letzte Podcast war ja Sydney, ja. Dann kam noch Melbourne, vielleicht kurz zu Melbourne noch, weil das ist ja schon eine coole Stadt eigentlich, ja, es gibt immer den Kampf so, was ist die coolere Stadt, Melbourne oder Sydney, und also mir hat fast Melbourne besser gefallen. Da gibt's eine Straße, die mir sehr gut gefallen hat, und zwar war das die Brunswick Street. Das war so die, so eine ganz, mit ganz vielen Galerien, Künstlern, Cafés und so weiter. Also ich finde Melbourne cooler. Und dann ging es zurück, dann ging es weiter eben auf die Fidschi-Inseln. Vielleicht machen wir da nochmal weiter, oder? Ja, genau. Auf den Fidschi-Inseln hast du dann, ich glaube, im Wesentlichen Strand, Meer, Schlafen, Strand, Meer und Schlafen gemacht und irgendwann versucht, dich mit einem Katamaran umzubringen. Richtig, richtig. Ja, ich bin, also Fidschi ist schon Hammer, ja. Ich glaube, Fidschi gibt es von zwei Seiten. Fidschi gibt es so High-End und Fidschi gibt es so Backpacker-mäßig und Low-Budget-mäßig. Und wenn man das High-End macht, dann ist es, glaube ich, eher so, wie man, wenn man auf die Seychellen geht, also wie man sich den Honeymoon-Urlaub vorstellt. Aber was ich eigentlich cooler finde, ist diese Low-Budget-Variante, weil dann trifft man halt die Leute, die nicht im Hotel so geschult sind und so weiter, sondern die sind dann, und die sind unglaublich freundlich, die Fidschianer, ja. Also die machen das einfach aus ihrem Herzen raus. Und da funktioniert zwar nichts, aber die machen es aus ihrem Herzen raus. Also meine Empfehlung für Fidschi, eher Low-Budget. Ich fand das super. Da hab ich dann auch noch mit Mantas bin ich da geschnorchelt und so, und es war echt, echt eine tolle Zeit. Und ich bin so richtig runtergekommen. Eigentlich bin ich nicht so der Strandtyp, aber dort habe ich es echt mal so geschafft, einfach mal gar nichts zu tun, einfach nur mal so echt am Strand zu sein, in der Hängematte zu liegen und einfach gar nichts zu tun. Ja. Und einfach nur, die Engländer haben ja so einen guten Ausdruck dafür. Enjoy yourself. Gibt's im Deutschen nicht so, ja. Also einfach sich selbst genießen, ja. Also Fidschi war cool. Und dieser Segelunfall, da erinnere ich mich an einen Blogpost von dir. Ja, also ich hab dann noch eins, so ein Segelboot, so ein Katamaran mir ausgeliehen. Und ja, ich bin selber noch nie in Katamaran gesegelt. Ich habe einen Segelschein für ein normales Segelboot. Und der hat halt gemeint, ja, kannst du das Segelboot da fahren und so? Und ich, natürlich, ja, also der hat es mir ja nicht gegeben. Und dann bin ich da raus und es gibt ja eigentlich nur zwei Manöver. Einmal, wenn du den Wind im Rücken hast und einmal, wenn der Wind von vorne kommt und du gegen den Wind dann die Richtung wechseln musst. Und beim Katamaran geht es eben nicht so. Also da bei bestimmten Katamaranen, wenn man da ein Segel nicht hat, dann kann man eben nur ein Manöver fahren und das war so einer. Und dann bin ich halt immer weiter abgetrieben und wollte dann natürlich noch hier für Facebook und Co. und alle Leute noch ein cooles Video drehen und dann hat es mir echt, kam die Windböen, ich hatte es da in die Luft katapultiert und bin ich mit dem Kopf gegen den Mast geknallt, zum Glück nicht ohnmächtig und dann war ich da und konnte den Katamaran dann auch nicht alleine aufrichten und dann kam zum Glück jemand, ja, also das war echt cool, aber da kannst du echt ertrinken bei so einem Blödsinn, ja. Ja, ich nehme mal an, du hattest auch keine Schwimmweste oder sowas an. Doch, das hatte ich an. Okay. Das ist so. Aber da ist übrigens meine zweite Kamera kaputt gegangen, also meine Fotokamera, die habe ich da dabei gehabt, in so einem Umhängebeutel, der eigentlich wasserdicht hätte sein müssen, ist aber trotzdem Wasser reingekommen und also die zweite Kamera dahin. Dahin. Hätten wir nicht mehr. Apropos Kamera, wir sehen dich ja fleißig Videos machen und Fotos schießen und das alles mit so einem Gestell, das verdächtig an eine GoPro erinnert. Ja, richtig. Ja, richtig. Wie ging also, denn das? Ich habe den Support angeschrieben, die haben mir gesagt, okay, du musst es dann aber einschicken nach Holland. Also habe ich meine Kamera nach Holland geschickt und die konnten dann aber meine Kamera nicht nach Fidschi schicken, sondern sie haben sie dann nach Deutschland geschickt zu einem Freund, der mich dann in Miami besuchen kam. Und seit Miami habe ich dann praktisch wieder eine neue GoPro. Okay. Und sie funktioniert auch besser wie die alte, also die hat nicht diese ganzen Macken. Die aktuelle Firmware und neuere Hardware, keine Kinderkrankheiten mehr. Ja, irgendwie so. Ich glaube neue Hardware, ja. Also weil die ganzen Software-Updates, die habe ich immer gemacht. Dann bist du in Fidschi in den Flieger gestiegen und du bist in L.A. wieder ausgespuckt worden. Praktisch L.A. Flughafen, voll der entspannte fidschianische Surfer-Dude. Ja, also Kulturschock, USA. Also der Abschied bei Fidschi war ja schon mal cool auf dem Flughafen. Die Ankunft war cool, da gibt es erstmal eine Band, die spielt. Und der Abflug war dann auch cool. Also der, ich bin dann durchs Gate gelaufen, hat mich erstmal so ein Officer per Handschlag begrüßt und hat gesagt, ja, ob ich wegfliege und so. Und dann hat er gesagt, ja, no more Fidschi time. Ja, also die haben ja immer die Fidschi time. Immer wenn was zu spät ist, dann heißt, ja, ist Fidschi time, kann man nichts dafür. Ja, das ist halt die besondere Zeit hier. Und da bin ich durch die Kontrolle gegangen und dann habe ich gemerkt, dass ich noch eine 1,5 Liter Flasche Wasser dabei hatte, ja. Und die muss er dann immer abgeben, ja. Und dann habe ich halt vor der Kontrolle dann halt angesetzt, habe 1,5 Liter getrunken und dann hat die am Flughafen gesagt, ach komm, nehmen Sie mit. Also ich durfte dann mein Getränk 1,5 Liter dann damit durchnehmen durch die Grenzkontrolle. Geht auch nur in Fidschi, nirgendwo anders. Ja, genau. Und dann bin ich eben nach L.A. Bin ich angekommen und ja, habe dann auch mein Hostel dann gefunden. Das ist eine Riesenstadt. Das ist gefühlt die größte Stadt, wo ich bisher war. Also es gibt sicher Städte, die vielleicht mehr Einwohner haben oder die dichter sind. Gerade so Indien ist viel dichter. Aber L.A. ist einfach so ein riesen Fleckenteppich. Ja, so einfach Wahnsinn. Also da sich zurechtzufinden, das ist unglaublich schwer. Also da kannst du auch nicht einfach mal so schnell in die U-Bahn steigen oder sowas. Da brauchst du einfach eine Stunde, wenn du von Süden nach irgendwie in die Mitte möchtest, ja. Und auch rauszufinden, wo eigentlich die Mitte ist, wo es was zu sehen gibt. Normalerweise, also in den ganzen anderen Städten war das alles sehr einfach, aber L.A., da war ich echt verloren. Und allgemein war ich von der Stadt auch ein bisschen enttäuscht, weil es eben eigentlich nur den Walk of Fame gibt, also den mit den Sternen, wo die ganzen Celebrities da ihren Namen drin haben und das Hollywood Sign und eben die Hollywood Hills. Aber ansonsten gab's in L.A. nichts so groß. Also ich empfehle da echt 2 Tage, nicht länger. Wenn man nicht die versteckten Plätze kennt, also die gibt's sicher auch. Die kannte ich dann halt nicht. Ja, du kannst vor allen Dingen in L.A. ja auch vergessen, ohne Auto dich zu bewegen. Also brauchst ja, das ist ja, da gibt's ja nicht die, wie du schon sagst, da gibt's ja nicht diesen einen, die eine Ecke, in der alles coole ist, so das eine Stadtzentrum oder so, sondern du hast für jede Sehenswürdigkeit, jedes interessante Eck, musst du ja erstmal wieder in ein Auto steigen und irgendwo anders hinrollen. Genau, Und genau. wenn du das mit Bussen versuchst zu machen, dann bist du in einem sehr verwirrenden Netz aus Bussen mit Leuten, in denen du eigentlich nicht im Bus sitzen willst, unterwegs. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war damals, als ich da war, vom Hollywood-Sein total enttäuscht. Also es ist voll poplig. Wenn du das so gewöhnt bist aus Funk und Fernsehen, denkst du, Wunder was, ja. Und dann schaust du das. Mir musste man das damals erstmal am Horizont zeigen, wo das eigentlich ist. Ja, aber das ist total mini. Also wenn man Ja. halt nicht so richtig nahe hinkommt und also ja, ist nichts Besonderes. Ja, ich habe auch bei TripAdvisor dann geschaut, okay, was sind die Highlights? Und dann habe ich so gedacht, irgendwann muss doch mal das Hollywood sein kommen. Aber das war erst auf Platz 17 oder sowas oder Platz 30 oder irgendwo. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Ja. Okay, Und du dort hattest aus. dann, wenn ich mich recht erinnere, von unserem letzten leider verschollenen Teil, hast du dann kurz die, also du hast aktiv der Versuchung widerstanden, eine Karriere als Drogenbaron anzustreben in Los Ah, Angeles. ja. Ja, also ich hab zwei so schräge Typen kennengelernt und die waren erst ganz nett und so. Und nee, die waren immer nett, die waren immer nett zu mir. Und die haben mir dann, wenn Kalifornien ist ja Marihuana legal, zumindest mit diesem, da brauchen wir so einen Attest vom Arzt und so. Und die wollten mich dann eben als Dealer da einsetzen und haben mich da so ganz langsam drauf vorbereitet und ja. Aber ich hab's dann nicht gemacht, natürlich. Du hast jetzt also auch den In- und Export von illegalen Rauschmitteln nicht auf deine geistige Geschäftsideenliste gesetzt. Nee, die ist da nicht drauf. Die ist da nicht drauf. Auch wenn man da vielleicht schnell Geld machen kann, aber irgendwann geht's schief und irgendwann mal liegt man da, ist man Hieß da schon im diese Knast Schale drin. Schmidt-Dope oder so. Ach so, ja, ach so. Der große Banner dann am Schmidt-Dope. Marienplatz Ja. in München. Ja, okay. Dann, Los Angeles. Von da Ja, dann ging's, aus genau, ging's. also es war ganz verrückt eigentlich noch, dass in Melbourne habe ich eine Deutsche kennengelernt, die Corinna, 19-jähriges Mädel, unschuldig und ja, so ein bisschen unbeholfen manchmal und also die ist so ein bisschen naiv auch gewesen und so, aber die reist auch, ist auch ein halbes Jahr, die ist immer noch unterwegs, ist immer noch in den USA. Und so ganz naiv ist sie da rumgereist und so. Aber der ist nie was passiert. Das ist so Welpenschutz, ja. Und die habe ich eben in Melbourne im Hostel ganz flüchtig kennengelernt. Und dann haben wir uns auf Fidschi, auf einer einsamen Insel, wo vielleicht 30 Leute draufpassen, haben wir uns durch Zufall wieder getroffen. Und dann habe ich so gesagt, ja, wo gehst du denn als nächstes hin? Dann hat sie gesagt, ja, nach L.A. Da habe ich gesagt, ja, hey, da gehe ich auch hin. Ja, lass uns da treffen. Und dann haben wir uns in L.A. eben getroffen und haben uns dann dort einfach um auch Geld zu sparen, haben wir uns zusammen dann einen Mietwagen genommen. Und sind dann mit dem Mietwagen zusammen, ich sag mal, die ganzen Stationen nach San Diego runter, dann nach Santa Barbara. Diese Kirche, hast du dir diese Kirche angeguckt? In Santa Barbara, diese Missionarskirche? Ja, genau. Dann, aber dann weiter nach San Francisco, dann zum Grand Canyon, Monument Valley und dann nach Las Vegas. Genau. San Diego ist, also es war die erste Station nach LA, ist ganz nett. Ja, man muss da aber auch nicht so lange sein. So 2, 3 Tage reicht auch völlig. Ja. 2 Tage. Da gibt es so ein, das ist Old San Diego, das ist ganz nett, aber der Rest auch nicht so wahnsinnig. Ja. Und ja, dann weiter nach Santa Barbara. Gibt es diese alte Anlage da, riesengroß und ganz nett eigentlich. Da kann man auch schön am Strand sein und entspannen. Das ist so, man muss sich ein bisschen vorstellen, ist auch so ein bisschen schickimicki. Das sind auch so ein bisschen die Reicheren, ist glaube ich sehr teuer, das Gebiet. Und also ein bisschen Starnberger See-Feeling. So. Also so vergleichbar jetzt Deutschland. Und man kann es nicht vergleichen, aber halt eher ein bisschen gehobeneres Publikum und alles eben sehr teuer. Und alles rausgeputzt, ja. Und dann nach San Francisco. Und San Francisco ist eine Hammerstadt, ja. Also San Francisco ist absolut multikulturell, sehr viel schöne Gebäude in diesem alten Stil. und sehr viel Galerien und eben verschiedenste Leute. Das ist auch so diese Stadt, wo sehr viel Homosexuelle gibt und Transsexuelle und so weiter. Und da ist einfach jeder willkommen, egal ob schwarz, weiß, Asiate oder sonst was. Das ist da einfach egal und ja, sehr friedlich und sehr viel zu entdecken natürlich auch. Sehr viele Sightseeing-Events, Punkte halt, ja. Ja. Da gibt es noch vielleicht die eine Geschichte zu erzählen mit der Bianca. Ja, wir haben dann geschaut, was da ein Hotel kostet und es war dann unglaublich teuer. Oder ein Hostel. Alle Hostels waren ausgebucht und die Hostels haben, die Hotels haben, glaube ich, bei 200 oder 300 € angefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein spezieller Event war oder sonst was. Auf jeden Nee, Fall. San Francisco ist praktisch immer so teuer. Ehrlich? Ja, es ist ziemlich teuer. Also Hotels in San Francisco sind keine Schnäppchen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ich habe ein Zelt dabei gehabt, aber dann San Francisco zelten ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so die Möglichkeit. Ja. Und dann haben wir herausgefunden, dass es eine Plattform gibt, die heißt Airbnb. Das ist so eine Plattform, wo Leute ihre Wohnung anbieten können, also praktisch für Gäste und dann Geld damit verdienen können. Also ähnlich wie wie ein Hotel, also du gehst halt zu einer Privatperson und zahlst dann da halt für die Übernachtung. Und die hat dann immerhin auch, glaube ich, noch $46 pro Person und pro Nacht gekostet. Also auch nicht günstig für das, was wir da bekommen haben, ja. Also das war, also die Bianca ist auch da ein Transsexueller, so im Porno-Business und ja, es war einfach verrückt, ja. Und so also sie ist Domina und dann sind wir da reingekommen und halt ja die ganzen Peitschen, Handschellen und so weiter an der Wand und so eine Pole-Dance-Stange und ja, es war halt auch echt dreckig, ja. Und die Corinna hat gesagt, sie hat dann, die Corinna, die ist 19, die darf in Amerika mich nicht weggehen, richtig. Und ich war dann halt abends immer mit irgendwelchen Leuten unterwegs, die ich da kennengelernt habe. Und sie hat gemeint, als sie nachts mal alleine da war, da waren halt auch die Mäuse oder Ratten dann da in der Wohnung drin, ja. Und halt, ja, es hat ausgeschaut ohne Ende. Aber es war auch interessant, einfach mal so einen Lebensstil da zu sehen, ja, was die da macht. Und ja, das ist ein Riesenbusiness, dieser ganze Pornosektor. Also da gibt's, also die Bianca schaut jetzt meiner Meinung nach nicht so gut aus, ja, ist jetzt richtig mega attraktiv, ja. Aber die hat halt irgendwie 5000 Follower auf Twitter und ja, ist halt mega, mega populär einfach, ja. Ja, also das war schon ein Erlebnis. Und dann natürlich auch die Golden Gate Bridge und so. Das war echt cool. Also San Francisco eher ein bisschen länger einplanen, so 5 Tage. Wenn ich mal so Reiseführer spielen darf. Ja, dann geht's weiter zum Grand Canyon. Grand Canyon ist halt auch einfach ein Wow-Erlebnis, ja. Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Grand Canyon noch nicht, nein, leider. Ich Wobei, bin Grand ihm schon Canyon ein paar reicht. Mal nahe gekommen, aber ich war noch nicht auf Wanderung dort. Also Grand Canyon ist eigentlich krass, weil ist ja ein riesen langer Canyon, der ist 30 Kilometer lang oder so. Und aber er sieht überall eigentlich relativ gleich aus. Also man kann natürlich ewig lang, man kann da tagelang wandern, aber man hat es auch relativ schnell gesehen. Also man kann das auch in einem halben Tag machen. Einfach da 3 Stunden wandern und dann oder laufen und dann hat man das da gesehen, ja. Aber es war trotzdem großartig, ja. Da haben wir gezeltet und dann ging es weiter zum Monument Valley. Das ist dann auch nochmal ein Stückchen weiter. Das ist so Kulisse für ganz bekannte Filme. So Mission Impossible wurde da, glaube ich, ein Teil gedreht und ganz viele andere Filme, ja. Genau, da haben wir dann noch so einen Reiterausflug gemacht, haben wir so einen betrunkenen Navajo-Indianer kennengelernt, der uns dann 2 Pferde gegeben hat. Und erst hat er uns geführt mit den Pferden und dann hat er irgendwann mal, war es ihm zu blöd und dann, er hat nur eine Bierdose dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, can you manage alone? Und dann ich so, ja, das kriegt man schon hin, ja. Und dann sind wir da eben allein losgeritten. Ja, und so ein Pferd ist ja schon, also ich war das erste Mal auf dem Pferd. Warst du schon mal auf dem Pferd? Ja, wir haben ja Reiterferien gemacht dieses Jahr. Ach, stimmt. Ja, ich habe dieses Jahr gelernt, wie man so ein Pferd reitet. Ja, das ist echt cool. Ist echt cool. Kann Ja, ich und du musst halt bestätigen. im Pferd das musst dem Pferd ganz genau sagen, was du willst. Das ist ähnlich wie wenn man mit der Frau tanzt. Wenn man mit der Frau tanzt und sie den Trieb nicht richtig führt, dann macht sie, was sie will. Klar, sie weiß ja auch nicht, was du willst. Und mit dem Pferd ist genauso. Und ja, da musst du halt hier Vorwärtsgang, halt so ein bisschen die Sporen und dann halt links und rechts zügen. Liebe weibliche Zuhörer, ja, Alexander hat euch jetzt nicht mit Pferden verglichen. Er hat auch nichts von Sporen in dem Zusammenhang gesagt. Nein, aber beim Tanzen musst du ja auch die Richtung vorgeben, was du halt haben willst. Aber ich, ja, bekomm's nicht in den falschen Hals. Weißt du, beim Tanzen, nicht, dass ich es oft ausprobieren würde, aber in aller Regel werde ich von meinen Partnerinnen geführt. Ich habe, glaube ich, ein Händchen für zu eigenwillige Partnerinnen beim Tanzen. Ja, also, nee. Aber ich weiß schon, was du meinst. Auf jeden Fall, ihr seid dann mit den Pferden, ihr habt euren besoffenen Indianer dann im Waldstück abgesetzt und seid weitergeritten. Oder sind die Pferde auf gut Glück mit euch durch die Pampa? Nein, bei mir hat es ganz gut funktioniert. Also weil ich da schon, ich war nicht rabiat oder sowas, aber ich war schon sehr, wie sagt man, deutlich zu meinem Pferd. Ich habe es nicht irgendwie schlecht behandelt oder sowas, aber ich habe ihm sehr deutlich gemacht, was ich möchte. Und bei der Carina hat es halt irgendwie nicht geklappt. Und als der Indianer dann zurückgegangen ist, haben die Pferde halt schon gemerkt, okay, jetzt geht der Boss weg und wir sind hier mit den zwei Touristen da hier in der Pampa, ja. Was machen wir jetzt? Und Carinas Pferd hat halt gesagt, okay, ich gehe jetzt hier im Indianerboss hinterher, ja. Und mein Pferd wollte dann auch zurück und dann habe ich meinem Pferd gesagt, nee, hier, wir gehen weiter, ja. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sehe ich halt die Carina, wie halt das Pferd im völligen Galopp da losgeht. Ihren Wut, ihr Handy und alles. Und also ich war froh, dass sie nicht runtergefallen ist, ey. Ja, aber wie gesagt, Welpenschutz. Der passiert. Ja, und irgendwie haben wir es dann wieder, also der Indianer kam dann angeritten, wir haben Pferde mit Sattel gehabt, er hat ein Pferd ohne Sattel gehabt, ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Nummer, ja, also ohne Sattel zu reiten. Ja, und ist alles gut gegangen. Ja, und dann sind wir weiter nach Las Vegas. Las Vegas, ey, ist krass. Las Vegas ist einfach eine teuflische Stadt, ja. Das ist halt echt, so ein Moloch und so böse einfach, ja. Aber für Las Vegas, da muss man auch länger einplanen. Also ein Tag ist da nicht genug. Also Las Vegas eine Woche, da muss man sich richtig in dieses Flair reinbegeben. Also die riesigen Casinos und ja, Poolpartys, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja. Das ist ja mega heiß, es hat 40 Grad dort oder so. Und dann bist du da halt am Pool und dann laute Techno-Musik und und überall halt das Spielen, ja. Du kannst sogar, wenn du im Pool drin sitzt, kannst du sogar Blackjack spielen mit irgendjemand. Ja, und ja, ich will da auch gar nicht so ins Detail gehen, aber was war, also, ja, klar, Caesar's Palace gab's da irgendwie das MGM und was noch alles, ja. Aber das muss man selber erleben, ja. Das ist einfach erkundigen, was es da vor Ort dann gibt und was die größten Hotels sind und dann einfach rein, ja. Aber was noch cool war, wir waren dann in diesem MGM, haben uns das mal angeschaut und haben ein Schild gesehen, heute Lady Gaga. Und da haben wir uns gedacht, okay, gut, gehen wir in ein Lady Gaga-Konzert. Wir mit Flipflops, kurzen Hosen da rein. Und dann sind wir, das war im Casino. Und das Casino hatte ein Konzertsaal, wo 12.000 Leute reinpassen. Das ist Wahnsinn. Du denkst dir, ist ein normales Hotel oder Casino und dann ja. 12.000 Leute da drin. Also am Strip in Las Vegas gibt's ja die größte Bettendichte der Welt. Deswegen kriegen die es ja auch alles hin. Also du hast nirgendwo auf der Welt hast du so viele Hotelbetten auf so kurz kleinem Raum wie da. Und ja. Alle diese großen Hotels haben Shows. Also wenn du da durchgehst, es gibt allein drei oder vier Cirque du Soleil-Shows, die ganze genau. Zeit stattfinden am Strip. Habt ihr den Canale Grande angeguckt? Im Venetian? Venice, ja, klar. Ja. Also da gibt's ja diesen Indoor-Kanal, wo du denkst, fast wie das Original, außer dass es halt nach Chlor stinkt. Ja, also, alle waren da ziemlich begeistert, aber ich bin ja auch Architekt und ich sehe dann schon auch einfach, was jetzt fake ist und was echt ist. Ja, das spüre ich irgendwie. Ich war der Überzeugung, der ist echt. War das nicht der Original? Ja, und dann Las Vegas, ging es weiter nach Miami. Mhm. Und dann hat mich der Marc besucht in Miami. Das ist ein sehr guter Freund, den ich seit 28 Jahren, glaube ich, kenne. Und dort haben wir uns dann wieder ein Auto gemietet und sind dann zum Key West runtergefahren. Everglades haben wir gemacht. Was noch? Was war noch? Ich glaube, das war's. Ja, das war's soweit. Ja, und Miami war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Da gibt's den Ocean Drive. Und der halt so direkt am Ozean ist, so eine nette Straße mit, okay, es hat sehr schöne Architektur im Art Deco-Style. Und ja, aber ich habe so Miami immer so mit diesem Beach in Verbindung gebracht, mit den Musikvideos, wo halt eher mit wie Las Vegas so ein bisschen. So habe ich mir Miami vorgestellt. Aber es war eher so ein bisschen ruhiger, ja. Also Miami reichen eigentlich auch 2 Tage oder so. Und dann sind wir runter nach Key West, also das südlichste Punkt in den USA. Und das ist eine sehr coole Stadt. Total rausgeputzt, relativ klein, aber auch sehr viel Touristen und ja, da kann man einfach schön flanieren und eine gute Zeit haben, ja. Genau, das war Key West. Und dann noch zu den Everglades, ein bisschen mit so einem Airboat gefahren oder wie nennt man das? Nicht Luftkissenboot, Airboat, sagen sie im Englischen. Ja, das sind schon Luftkissenboote. Du meinst die Dinger, die auf dem Wasser fahren mit Mordslärm und auf so einem... Luftkissenboot ist ja das, wo... Ach, du meinst das Ding mit dem Propeller hinten in Everglades, ja, diese... Ach, keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Genau, das haben wir noch gemacht, war cool. Ja, und dann ging es eben weiter nach La Paz, Südamerika, wo ich jetzt fast bin. Genau, okay, das war jetzt sozusagen der Schnelldurchlauf durch USA. Was, wenn du da einen Strich drunter machst, USA, was für ein Fazit? Ich meine, du hast jetzt Asien angeschaut, du warst in Südafrika, du hast kurzen Stopp in der arabischen Welt gehabt, Australien und dann USA. Also, ich möchte mal die Asiaten, ich verallgemeinere jetzt mal, die Asiaten mit den Deutschen und mit den Amerikanern vergleichen. Der Asiate sagt irgendwie in der Firma, okay, wir müssen was ganz Neues machen. Wir machen das und das. Aber mach bitte, dass es genauso ausschaut wie beim Wettbewerber, nur ein bisschen besser. Das ist der Approach vom Asiaten. Der Deutsche sagt, okay, wir müssen... Also, weil der Asiate hat Angst, dass er fehlschlägt. Dass er sein Gesicht verliert, wenn er was Neues macht. Deshalb will er auf Nummer sicher gehen. Die Deutschen sind auch so ein bisschen auf Nummer sicher. Ja, die sagen, okay, wir müssen erstmal eine Machbarkeitsstudie machen hier und dann müssen wir danach ein paar Tests machen, dann machen wir uns einen Zeitplan und so weiter. Und dann, wenn das ganze Gerüst steht, dann fangen wir an. Und die Amerikaner sagen, lass uns zum Mond fliegen. Und dann ist noch gar kein Plan da, oder ich, wie gesagt, ich übertreibe jetzt, ist noch wenig Plan da, aber die sind einfach viel visionärer. Und das finde ich großartig. Die denken groß. Da kann man sich schon was abschauen. Ja, was auch noch so ein Fazit ist eigentlich, ist die ganze Esskultur. Wenn du Amerika anschaust, ist ja nur Fastfood, ja, da kannst du dich gar nicht normal ernähren, außer du hast richtig viel Kohle. Also dauerhaft, wenn du reist, ja. Also du kannst ja nicht, ich kann nicht jeden Abend irgendwo in ein Restaurant fein essen gehen, das geht nicht, ja. Und wenn du dort halt überleben willst, dann musst du Fastfood essen. Das führt eigentlich fast keinen Weg. Aber es gibt ja auch leckeres Fastfood in den USA, muss man fairerweise auch sagen. Ja, okay, dann muss ich da voll reinfallen. Du darfst dich einfach nicht mit einem McDonald's dort vergleichen, sondern Robin ist eine andere Hausnummer. Ja, natürlich, natürlich. Und ja, ich habe das auch voll genossen, mal echt so anzuhauen, ja. Und die nehmen, bei denen ist ja alles doppelt so groß, hat doppelt so viel Fett, doppelt so viel Zucker. Und ja, es ist einfach krass, ja. Und die Asiaten? Also die Amerikaner sind ja sehr hochentwickelt eigentlich, kann man ja sagen. Wenn man jetzt so die ärmeren asiatischen Länder anschaut, die niedriger entwickelt sind, die haben von meinem Gesichtspunkt aus viel gesünderes Essen. Schau dir die Thailänder an, die Vietnamesen, Kambodschaner, alle haben besseres Essen. Auch hier in Südamerika, wo es nicht so hochentwickelt ist, ja, das Essen ist gesund und günstig. Und ich glaube, dass in Deutschland auch die Entwicklung kommen wird, dass es mehr Fast Food geben wird und dass wir genauso ausschauen wie die Amerikaner in den 20 Jahren. Es ist ja jetzt schon so. Also ich habe irgendwie neulich eine Zahl gelesen, dass in Europa auch allmählich irgendwas an die 50% der Einwohner übergewichtig sind. Das heißt jetzt nicht, dass die übermäßig fett sind, aber es heißt zu viel auf den Rippen. Ja. Und das ja, ist eine Entwicklung, die da ist. Ja, also ich habe mich eigentlich im Vorhinein nicht so auf Amerika so gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja schon ziemlich ähnlich so, das kenne ich ja schon, aber es ist, und viele Leute fragen mich immer, okay, was war jetzt der schönste Ort, wo du warst? Aber ich kann das nicht sagen, weil alles war für mich bisher so eine neue Erfahrung, einfach was ganz Großartiges, so, dass ich glaube, ich verstehe jetzt einen Inder besser, ich verstehe einen Amerikaner besser, wie die ticken, und ich verstehe einen Vietnamesen besser, ja, das ist alles. Ich bin unglaublich dankbar für diese großartigen Erfahrungen. Ja. Und außerdem, fairerweise muss man auch sagen, dass Amerika gibt's ja auch wieder nicht. Also schon San Francisco und Los Angeles ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und die sind noch nah beieinander. Wenn man dann Miami und San Francisco vergleicht, auch Welten, und du hast ja Heartland USA überhaupt ausgelassen. Du warst ja nicht irgendwo zentral mittendrin. Ja, wie gesagt, ich pauschalisiere da ganz ganz krass, das ist klar, aber das andere, man muss das vielleicht auch ein Stück weit machen, um so ein bisschen einen groben Eindruck zu vermitteln, ja. So ein Verfasel noch seine Details. Ja klar. Dann La Paz sozusagen war dann der wieder in die von den Developed Countries zu den Developing Countries, also mehr oder weniger aus der industrialisierten Hightech-Fast-Food-Kultur wieder hin zu den guten Steaks und der gesunden Lebensführung im Hochgebirge. Ja, also La Paz ist erstmal krass, weil La Paz liegt auf 3600 Meter und ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwie mit der Höhe ein Problem geben könnte. Aber wenn du hier irgendwie eine Treppe hochlaufst, dann bist du einfach außer Atem. Du fühlst dich wie ein alter Mann. Du bist schnell müde. Also es ist einfach in dieser Höhe ganz anders, ja. Auch hier in Cusco, wo ich jetzt gerade bin in Peru, ist es auch so, wenn ich da ein bisschen laufe, bin ich echt platt. Also das ist echt komisch. Ja, La Paz, was habe ich da gemacht? La Paz, die Stadt, ja, ist von dem her besonders, dass die Häuser alle nicht fertiggestellt sind, weil sie, wenn sie fertiggestellt werden würden, müssten sie Steuern zahlen. Ähnlich wie, glaube ich, in Spanien. Das heißt, die Gebäude sind alle nicht fertiggestellt. Sie haben keinen Putz dran, haben einen roten, sind aus rotem Ziegelstein. Das heißt, die ganze Stadt ist aus rotem Ziegelstein. Alles sehr uniform. Und es ist ganz anders eigentlich wie der Eindruck jetzt in europäischen Städten, wo jeder eine individuelle Fassade hat. Ja, da ist alles sehr einheitlich. Ja, von La Paz bin ich dann weiter nach, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, nach Uyuni. Ach so, Uyuni schreibt sich's, gell? Uyuni, glaube ich, oder so ähnlich, ja. Ja. Das war praktisch da, wo diese Fotos von dir her mit diesem ewig weiten, flachen Salzboden. Ja. Was ist das, ein ausgetrocknetes Meer oder wie ist das jetzt schon? Ja. Und da bretterst du halt dann 20, 30 Kilometer da über die Salzwüste drüber, alles total eben. Du kannst überall fahren, also es sind keine Steine da. Also du kannst kreuz und quer da fahren. Es gibt dann so ein paar Spuren, wo dann ein paar Autos mehr fahren, aber im Grunde fährt da jeder, wie er will, ja. Also es ist schon was Besonderes gewesen, ja. Ja, die Bilder sehen krass aus. Ja, ist ähnlich wie so auf dem Gletscher eigentlich. Also dass du die Luft ist, du bist sehr hoch, also von der Höhenlage her auf einmal, und die Sonne reflektiert durch das Salz natürlich sehr stark. Das heißt, du musst aufpassen, dass du keinen Sonnenbrand bekommst, und es ist aber auch nicht so warm. Also es hat also 15 Grad gehabt oder so, also wie ein schöner Sommertag auf dem Gletscher eigentlich. So muss man sich das vorstellen. Nur dass alles eben ist. Okay. Genau, dann weiter, dann habe ich noch so, genau, dann bin ich zur Lake Titicaca gefahren. Das ist dann schon in Peru, wo ich jetzt gerade bin. Das ist eben auch so ein See im Hochgebirge, ganz nett. Habe ich nur einen halben Tag verbracht. Gibt's ein paar Inseln anzuschauen. Kann man sicher auch länger dort bleiben. Ich habe aus Zeitdruck, weil ich dann den Machu Picchu machen wollte, wo wir gleich noch drauf kommen, war ich in Zeitdruck und musste dann das alles sehr schnell machen. Habe dann 3 Nachtfahrten gehabt, also im Bus. Jedes Mal 12 oder 14 Stunden, 3 Tage hintereinander, ohne Duschen. Oh wow. Also in so einem Bus ist echt krass, ja. Ja, und genau, dann den Lake Titicaca, dann bin ich nach Cusco gekommen, wo ich jetzt gerade immer noch bin. Und von hier aus habe ich die Les Salinas, heißen die, glaube ich. Das sind so Salzbecken, also so Wasserbecken, wo die Salz abbauen, habe ich mir angeschaut. Und den Machu Picchu natürlich. Ein Weltwunder, by the way. Das ist so eine alte Inka-Ruine. Also im Prinzip, das ist Wahnsinn, was die damals gemacht haben. Das habe ich mir auch gedacht. Also schau mal, wie wir heutzutage bauen. Ich bin ja Architekt, ja? Mhm. Also wenn du allein schon nach Wien gehst und dann die alten, schönen Jugendstilgebäude anschaust, dann schaust du irgendwie so einen blöden Mist von heute an. Oder auch, du schaust einen blöden Mist von heute an und schaust dir die alten Inka-Sachen an. Die stehen jetzt immer noch. Und sind 500 Jahre alt. Mhm. Selbst die Wasserversorgung funktioniert da noch. Da denke ich mir immer, sag mal, haben wir uns eigentlich weiterentwickelt oder sind wir da irgendwie stehen geblieben? Es ist schlimm. Die heutzutage werden die Gebäude nach 30 oder 50 Jahren abgerissen. Ja. Weil sie nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Ja, also die Inkas, das ist der Wahnsinn. Also auf dem Machu Picchu und so, da haben die Steine, die wiegen über 100 Tonnen. Mhm. Und dann haben diese Steine mal vom nächsten Gebirge darüber geholt. Da sind wahrscheinlich 100 Mann waren ein Jahr lang beschäftigt, einen Stein herzuschleppen. Und 20 von den 100 sind gestorben dabei, weil der Stein mal ins Rollen gekommen ist. So stelle ich mir das vor. Ich frage mich, ob die sich dann abends die Frage gestellt haben, wie sie in ihrem Job weiterkommen und was für einen Sinn es hat, was sie da tun. Ja. Ja. Ja, genau, da sind wir auch noch beim Stichwort. Arbeiten. Arbeiten. Also ich habe nochmal zurück nach Miami, da hat mich ja der Marc besucht und der Marc arbeitet auch in der Immobilienbranche. Und der hat mir dann so gesagt, hat mir dann nochmal so schmackhaft gemacht, ja, das, was du gemacht hast, das ist ja, alles kannst du, mach dich total selbstständig. Hat Aussicht auf Erfolg vielleicht, kann ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt was Neues mache, kann ich nicht. Das Risiko, dass ich fehlschlage, viel größer. Klingt alles ja logisch. Da war ich wieder total auf der Schiene, okay, ich mache mich jetzt da selbstständig in meinem alten Feld. Gestern habe ich telefoniert mit einem anderen guten Freund, den ich seit dem Architekturstudium kenne. Und der hat mir dann gesagt, ja, sag mal, schwitzen du eigentlich? Du hast keine Kinder? Hast noch ein bisschen Geld auf der Seite, mach doch echt was Verrücktes. Also wenn nicht du, dann wer kann sie das dann sonst erlauben? Mach doch was Verrücktes. Ja, und ich habe gerade momentan so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, die sich da bekriegen und jeder flüstert mir da was ins Ohr und also ist so ein Hin und Her, echt, ja. Hey, komm, ist doch einfach. Punk. Ja, ich reiß. Langweilig kann doch jeder. Hau rein. Ja, das denke ich mir auch. Und ich möchte halt, also, weshalb ich eigentlich auch diese Reise gemacht habe, ist, dass ich hatte damals Angst, dass ich irgendwann mal aufwach als alter Mann und mir denke, hey Alex, was für ein stinklangweiliges Leben hast du da eigentlich gelebt, ja? Warum hast du nichts Verrücktes gemacht? Und, also ich finde, jeder Mensch ist verantwortlich für sein Leben und jeder Mensch muss sein Leben einfach großartig machen. Und, ja, ich will mein Leben auch großartig machen. Das ist so meine einziges Thema, ja. Und da klingt so, sich selbstständig machen im Immobilienbereich schon ein bisschen langweilig eigentlich. Das wird schon mal was Abgefahrenes sein. Ich weiß es echt nicht, ja. Also, ja, auf der anderen Seite, also diese Geschichte mit der Selbstständigkeit jetzt im Immobilienbereich, weißt du, es kann ja dann schon auch was Tolles sein, wenn du dann deine eigene Firma gründest, ja, dann ist es dein eigenes Baby, ja, das ist dann wie wenn du ein Kind bist, ja, dann kümmerst du dich drum, dann pflegst du das und wenn es wächst und gedeiht, dann bist du stolz drauf. Also es kann schon auch was Tolles sein, selbst ja, also wenn es auch mal Tage gibt, die nicht so toll sind, ja. Trotzdem kannst du dann auch verstolzt sein. Ja, ja, das habe ich jetzt. Genauso, jetzt muss ich nochmal was sagen. Ich arbeite jetzt gerade in der Bar und mache Sprachschule hier. Also 4-5 Stunden Sprachschule am Tag und dann nochmal 4-10 Stunden Bar. Wobei das sich jetzt nicht als Arbeit anfühlt. Wie kam denn das zustande? Da musst du mal, bevor du jetzt hier, weil ich habe das völlig fasziniert zur Kenntnis genommen, dass du jetzt Bartender bist. Ja. Ja, also ich hatte ja auf jeden Fall, ich hatte das Ziel, dass ich Spanisch lerne hier. Und jetzt habe ich mich 2 Wochen angemeldet hier für einen Spanischkurs. Ja. Und dann war ich hier in der Nähe von dem Hostel, das die totale Abzocke war. Ich habe die immer Machu Picchu Tour aus Deutschland gebucht, was ein Riesenfehler war. Also ich habe viel zu viel Geld dafür gezahlt, kam da aber nicht mehr raus. Und dann hat jemand gesagt, okay, geh mal hier, da zwei Straßen weiter ist eine mega Aussichtsterrasse und die haben einen super Mojito. Bin ich dahin, haben eine wirklich super Aussichtsterrasse und einen wirklich super Mojito, den ich mittlerweile auch shake und mache. Und dann habe ich mich total gut mit dem Eigentümer hier verstanden. Ja, das ist ein ganz junger, 29 Jahre alt, mit seinem Bruder zusammen. Und ja, das ist einfach so, passt super, ja. Und ich habe halt sehr viele Ideen und er hat und dann das ist so, ja, das ist kein Job, sondern es geht einfach darum, okay, wie machen wir jetzt hier was Cooles draus? Was kann ich in 2 Wochen hier verändern und was kann man hier verbessern und so, ja. Und ja, jetzt machen wir zum Beispiel einen Film, also ich mache so einen Werbeclip für ihn. Also da war heute haben wir eine Drohne hier gehabt, also so eine Flugdrohne, die dann mit einer GoPro dran das von außen filmt, weil das Tolle an dieser, also ich hab gesagt, hey, du hast hier so eine tolle Aussichtsterrasse, ja, und das sieht man gar nicht auf einem Flyer, weil du immer nur auf die Stadt runter fotografierst, das könnte von überall anders auch sein, ja. Das muss man sehen, dass das cool ist, ja, dass das von außen muss man das irgendwo von einem hohen Punkt aus. Und er sagt, ja, ich kenne jemanden mit der Drohne. Und jetzt haben wir eben heute eine Drohne gehabt, die dann leider wegen Wind abgestürzt ist. aber ich habe Bilder noch nicht angeschaut oder die Filmszenen. Aber ich hoffe, dass wir ein paar coole Szenen haben. Und dann jetzt machen wir noch 2 Partys, irgendwie Liveband und so. Und ja, und es macht mega Spaß. Und gestern habe ich zu ihm gesagt, hey, ich muss einen eigenen Drink hier haben. Ja, weil hier arbeitet eine, die heißt Jackie. Die ist aus Brasilien und die hat auch ihren eigenen Drink. Und dann habe ich gesagt, ich will auch meinen eigenen Drink. Und ihr Drink heißt Jackie Love. Der heißt deshalb Jackie Love, weil man beim Shaker jedes Mal, wenn man shaket, sagen muss, Jackie Love. Ja, so ein bisschen Blödelei, ja. Und auf jeden Fall gestern Abend haben wir dann rumexperimentiert mit verschiedenen Sachen und wir haben jetzt den Mega-Cocktail gehabt, ja, rausgefunden. Oder ich vielmehr, ja, also war mein Werk. Und deshalb heißt dieser Cocktail Alejandro el Grande, also Alexander der Große. Und dieser Cocktail ist der größte Cocktail, der stärkste Cocktail, der teuerste Cocktail und ja, er ist einfach der Wahnsinn, ja. Ist fruchtig, nicht süß, sehr stark. Und einfach ein riesen Hund, ja. Alejandro El Grande. Ja, und das, also der gestern, er hat sich, der, also der Joseph, der Bar-Chef, der Eigentümer, der hat sich dann auch so mega gefreut, dass wir jetzt einen neuen Cocktail haben da. Und er hat sich gefreut und ich habe mich dann eben auch gefreut und das war so richtig, ich war so richtig stolz, wie wenn ich irgendwie ein Bauvorhaben abgeschlossen habe, obwohl es nur ein blöder Cocktail war. Ja, genau, das war gestern und eigentlich müsste ich jetzt schon wieder arbeiten, aber die Peruaner nehmen das hoffentlich nicht so genau. Wie ist das mit dem geregelten Tagesablauf, nachdem du jetzt, ja, wie lange eigentlich? 8 Monate, bald 9 Monate, so mehr oder weniger in den Tag reinleben konntest. Und jetzt hast du Sprachschule, Bar, Job mit Cocktailmixen. Ja, es ist natürlich schon anders. Ja, also vor allem, ich bin dann halt nachts immer auch länger dann auf, bis so 1 oder 2. Und dann am nächsten Morgen raus halt um 8. Fällt mir gerade nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem hier ist es halt auch sehr kalt. Ich habe nur eine kalte Dusche und mein Zimmer wird auch nicht warm, obwohl ich den Heizer Tag und Nacht durchlaufen lasse. Ich hab ein wunderschönes Zimmer, das muss ich dir jetzt mal zeigen. Ich mach noch ein Foto und schick's dir dann. Ja. Weiß nicht, ob du es siehst. Siehst du es da hinten? Also das ist mein Bett. Aha. Und da hinten ist jetzt eben, sind so die alten Steine noch. Und das sind alte Inka-Steine. Also das Gebäude ist noch zum Teil mit, also sind die Original-Inka-Steine. Die Peruaner würden solche großen Steine nie im Leben transportieren. Also die Steine sind, ich sag mal, Meter, ja, fast 2 Meter lang. 2 Meter lang und also riesig. Und da ist natürlich nichts gedämmt und das ist einfach total kalt. Ja. Also ich habe 5 Decken oder sowas und mein Schlafsack, ich gehe dann immer in meinen Schlafsack rein, weil der halt dann noch ein bisschen dichter ist. Also das ist schon auch. Das heißt, die. Ja, okay. Das heißt, du versuchst jetzt schon mal gerade Mitleid zu heischen, ja, weil ich dich da ja natürlich auch nicht vorm Haken lassen werde. Ich habe dich ja, wie du ja mitbekommen hast, zur Eisbucket-Challenge Oh nominiert. ja, oh Ich ja. fordere dich heraus, mir egal, wie kalt es da bei euch ist. Also, es ist echt kalt, es ist echt kalt. Auch im Münchner Marienplatz war es jetzt nicht gerade warm, ja. Also wir haben im Moment auch eher schlechtes Wetter so. Wie lange habe ich Zeit? Eine Woche, gell? Ja, eigentlich 24 Stunden, weil du es aber bist, machen wir das gerne innerhalb der Woche. Ich bin da entspannt. Ich versuch's. Hast du denn Muss ich überhaupt auf deinen ganzen Trips diese Nummer so richtig mitbekommen mit der Ice Bucket Challenge? Ja, ist ein Riesending da geworden, Ja, gell? Mit ja. lauter Promis und so. Genau. Also es geht ja um diese Krankheit ALS, was im Prinzip so eine Nervenmuskelschwäche ist, bei der Menschen innerhalb ab Diagnose in 3 bis 5 Jahren wirklich wegsterben, also richtig dahinsiechen. Und das war so eine Kampagne, um einmal da Awareness für zu schaffen, weil die Krankheit selber betreffen nur sehr wenige Menschen. Also so irgendwie in den USA sterben 30.000 da insgesamt dran. Aber es kennt halt kaum jemand. Und die Leute spenden für Dinge, die ihnen präsent sind. Und diese Krankheit war es nicht. So entstand diese Kampagne. Und es haben sehr, sehr viele Prominente. Also Bill Gates hat sich's über den Kopf geschüttet, Mark Zuckerberg hat sich's über den Kopf geschüttet, sich an. Ich glaube, im Moment ist Sigmar Gabriel hierzulande irgendwie gechallenged worden, so wie ich das mitgekriegt habe. Und Oliver Pocher als Angela Merkel habe ich gesehen. Ja, Er hat sich da irgendwie als Angela Merkel, glaube ich, verkleidet, ja. wirklich Unmengen. Und die meisten Leute Ja. machen beides. Also die machen irgendwie diese Ice Bucket Challenge und spenden irgendwas. Aber eigentlich sind die Regeln so, wenn du gechallenged wirst, kannst du entweder spenden oder du machst auch eine Challenge, also folgst der Challenge, kippst dir den Eimer über den Kopf und nominierst halt 3 weitere. Und Okay. inzwischen dehnen die meisten das auch aus. Ursprünglich wurde mal nur an diese ALS-Stiftung gespendet, aber das legt jeder gerade so aus, wie es halt Sinn macht für die einzelnen Leute. Also ich weiß, Frank Fischer, den ich neben dir auch gechattet habe, der hat schon geantwortet. Der spendet an Ärzte ohne Grenzen. Und gibt viele interessante Projekte, die da unterstützt werden. Da findet sich doch bestimmt auch was bei euch da. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in Peru hier angekommen ist. Ja, Ich glaube, ich werde meine ganze Crew nominieren. genau, also wenn ich dich dann schon mal in Peru jetzt hier anfixe, dann kannst du es ja vielleicht verbreiten. Ja. Okay, ich hoffe, ich kann mich durchringen hier. Hier ist echt kalt. Es ist echt kalt hier. Ein Mann Aber muss ich tun, will. was ein Mann tun muss. Naja, okay. Dann wie sieht jetzt dann dein weiterer Tag heute aus? Also du reitest jetzt von hier aus praktisch zur Bar. Genau, das ist jetzt, ich kann hier auch schon ganz leise die Musik hören. Vielleicht hört man es auch so schon im Hintergrund. Ganz bisschen. Das ist praktisch, ich muss hier einfach nur die Treppen hochgehen, da ist dann die Bar. Und ja, also also ich glaube, das ist der beste Ausblick auf Cusco. Und wir haben auch echt verdammt gute Drinks. Also wir nehmen alles nur so aus ganz frischen Früchten und so und frischen Zutaten, was ich sehr cool finde. Allerdings ist unsere Organisation noch unter aller Sau, ja. Also die Leute warten eine Stunde aufs Essen oder sowas, ja. Und ja, bei Touristen kann sowas nicht bringen, ja. Die sagen sich dann halt, hey, ich gehe jetzt, ja. Ich habe keine Lust mehr, ja. Die wollen das pronto haben. Und da muss man halt, ja, wir haben auch, weißt du, da fehlt halt so an so Basics, ja. Wir haben kein Mixer, wir haben keinen Crushed Ice Maker, ja, sondern ich nehme halt dann so ein Shakerbecher, tu normales Eis rein und nimm dann so einen Stampfer und zerstoße dann das Eis, ja. Und Ah, jetzt das kommt heißt, dein Eisbucket wird selbstgemachtes Eis enthalten. Das ist schon mal gut. ja. Ja, und so läuft es hier halt ab. Und dann ist mal wieder nicht richtig eingekauft, dann fehlt was und so. Und ja. Okay. Also da, du verdienst du damit auch was oder darfst du dafür da wohnen oder wie ist das vom Arrangement? Also ich bekomme nichts. Ich darf, ich kriege ein bisschen Essen, was ganz nett ist, und darf hier umsonst schlafen. Okay. Ja. That's it. Aber ich mache es auch nicht wegen Geld. Also eigentlich wird die Unterkunft wird hier 10 Euro am Tag kosten. Also ich brauche jetzt nicht für 10 Euro 4 bis 8 Stunden am Tag arbeiten. Das mache ich anders geschickt. Also das ist mehr so, dass ich einfach hier die Leute kennenlerne und die lernen mir natürlich auch immer den spanischen Quatsch, den ich nicht in der Schule lerne, ja. Also, Schimpfworte, Carajo, puta madre und solche Dinge, ja. Und ja, das ist halt ganz cool. Ja, und ich mag die hier. Das ist wie so eine kleine Familie halt. Und ja, wo es keine richtigen Regeln gibt, sondern wo einfach jeder das macht, was er kann. Gibt's, weißt du, wie lange du dieses Arrangement halten wirst? Also wirst du ja jetzt doch kein Weinbauer, sondern professioneller Bartender in Peru? Oder bist du, weißt du schon, was so als nächstes auf deiner Reise geplant ist? Ja, klar. Also ich werde jetzt hier noch 2 Wochen bleiben, mache das hier noch 2 Wochen. Dann hoffe ich, dass mein Spanisch einigermaßen fit ist. Dann fahre ich nach Lima. Lima soll relativ gefährlich sein, eine sehr große Stadt auch. Da werde ich dann 3 Tage sein, dann weiter nach Quito, das ist in Ecuador, dann auch ein paar Tage und dann nach Bogota in Kolumbien, die Hauptstadt. Und dann möchte ich Kolumbien bereisen. Kolumbien soll wunderschön sein, das Wetter ist auch wärmer wie hier. Und dann eben, also Kolumbien, keine Ahnung, 3, 4 Wochen und dann weiter nach Kuba als meine letzte Station. Und dann habe ich mir überlegt, dann fliege ich nicht direkt nach Deutschland zurück, sondern fliege über Holland, weil ich da habe ich wahnsinnig nette Leute kennengelernt und mache dann noch eine kurze Holland-Rundreise und dann fahre ich, miete ich mir ein Auto oder irgendwie und fahre nur runter oder keine Ahnung, im Zug. Okay. That's the plan. That's the plan. Aber ich muss schon sagen, mir geht's schon ein bisschen nahe, das ist jetzt schon, ja, jetzt ist August. Aber August ist genau. Ja, August, noch Ende ist August. Ja, Ende August schon, ja. Und September ist ja schon eigentlich Ende des Jahres eigentlich, ja. Und also es geht so richtig Ende des Jahres und ich denke mir halt, hey, verdammt, eigentlich, ich will nicht heim, ja. Ja, ich könnte schon noch ein bisschen weitermachen. Ja. Vor allem, wenn ich das auch gleich, bisher war ich halt immer überall sehr kurz, ja. Das heißt, ich habe immer in der Stadt maximal eine Woche, dann weiter. Und also maximal, manchmal auch nur 1, 2, 3 Tage. Was ich halt mal gern machen würde, ist wie hier, dass ich an dem Ort bin und dann halt mal da ein halbes Jahr bin. In Peru, irgendwo, keine Ahnung. Oder in Kolumbien. Weil das ist nun mal anders. Das ist nun mal anders, wenn du Leute kennenlernst und wenn du denen näher kommst und ja, wenn du dann da ein bisschen so mit reingenommen wirst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt in meiner Sprachschule habe ich so ein Tandem heißt es. Das heißt, einer lernt Englisch, einer lernt Spanisch. Also ich lerne Spanisch und kann Englisch und du hast entweder einen Tandem-Partner oder eine Partnerin. Ich habe eine Partnerin. Und die zum Beispiel hat mich jetzt eingeladen, dass ich am Sonntag mit denen zu ihr nach Hause komme, zu ihrer Familie und dann kochen die dann halt Ceviche. Und Ceviche ist so ein ganz bekanntes Gericht hier halt mit rohem Fisch, ähnlich wie Sushi. Und ja, das ist dann halt so, du siehst dann halt mal, wie es hier wirklich zugeht. Und das habe ich bisher auf meiner Reise nicht so können, weil es halt einfach zu schnell war und eher ein bisschen oberflächlicher. Was hält dich ab, aus einem Jahr Weltreise 2 Jahre zu machen? Weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich vermisse einmal, was ich schon auch sagen muss, München, wenn ich das jetzt so vergleiche, mit den ganzen Städten, die ich bisher so gesehen habe, keine Ahnung. in allen Ländern. München ist schon auch eine coole Stadt. München hat viel Kultur. München ist sauber, hat keine Luftverschmutzung. Es funktioniert alles. Du kannst dich auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen. Die Müllabfuhr funktioniert, die heiße Dusche funktioniert. Du kriegst sauberes Essen. Du musst keine Angst haben, dass du, wenn du einen Schluck in irgendeiner Bar trinkst, dass du dann halb vergiftest, dann keine Ahnung, einen halben Monat dann im Bett liegst, ja. Keine Kriminalität. Und von dem her ist München schon eine coole Stadt. Muss man einfach so sagen. Und das habe ich auch so wieder so bemerkt einfach, ja, das, es ist doch nicht alles so schlecht. Es war vielleicht schon so ein bisschen eine Flucht, als ich losgegangen bin, so dass ich gesagt habe, ich muss hier raus aus dem Hamsterrad, ja. Mhm. Vielleicht hätte ich, also ich bin froh, dass ich diese Weltreise mache. Aber das eigentliche Problem, das ich da hatte, wo ich mir gedacht habe, hey, scheiße, ich versauere hier, das hätte ich auch anders lösen können. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich die Weltreise mache, weil das ist, eigentlich soll es jeder machen, weil zumindest mal 3 Monate am Stück reisen. 3 Monate Südostasien vor Beginners. Ist einfach der Hammer. Weil du da, du schaltest einfach ganz ab, ganz anders ab, wie wenn du nur 2 Wochen unterwegs bist. Ja. Amen. Amen. Okay, dann lasse ich dich jetzt mal zum Alejandro. Wie heißt es? Alejandro? El Grande. El Grande. So heißt der So heißt der Cocktail. Ja, ja. Ich sage, ich lasse dich jetzt mal zu deinem Cocktail gehen. Ich hoffe, dass du den ausreichend oft mischen musst. Immer wieder Leute auftauchen, die sich mit einem großen Humpen deutschen Alkohols die Birne wegschießen wollen. Ja. Das ist natürlich irgendwie so typisch. Der Typ, der aus München kommt, der zeigt ihnen mal, wie man richtig große Gläser mit Alkohol auffüllt. Ja, das ist vielleicht noch eine Sache vielleicht, ja. Also wie wir Deutschen gesehen werden, ja. Das ist schon krass, wir Deutschen werden als... Also... Ich wurde dann schon ein paar Mal so The German Machine genannt. Also wenn ich halt, nein, also ehrlich, wenn ich halt arbeite, dann, wenn ich dann da Bar bin, ja, dann mache ich halt zack, zack, so schnell es geht halt, hau ich die Cocktails raus, ja. Und ja, die Peruaner, die lassen sich da erstmal ein bisschen Zeit oder kommen heute nicht, kommen morgen nicht und es ist halt einfach anders, ja. Also wir Deutschen sind schon echt Roboter und sollten ein bisschen mehr das Leben genießen. Amen. Eine gute Mischung ist es, glaube ich. Ja, was praktisch auch viel mit Kultur und Erziehung zu tun hat, worauf wir dann Wert legen, stimmt schon. Ich meine, es ist vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Also ich habe mir nach unserem letzten Malen, wo wir über sowas geredet haben, manchmal die Frage gestellt, warum es eigentlich für uns so verdammt wichtig ist, dass wir es noch effizienter machen können. Also es gibt ja durchaus viele, viele Bereiche, in denen die Leute mit ihrer Ineffizienz trotz allem ganz happy sind, ja. Und dann schaust du da drauf als auf Optimieren getrimmte Arbeitsdrohne und sagst, ja, da könnte man doch noch schneller und noch höher und noch saurer und noch besser und noch mehr Produktivität, und die zucken mit den Schultern und sagen, ja und warum? Ja. Also ich glaube, eine Mischung ist gut. Eine Mischung ist gut. Wir sind vielleicht ein bisschen zu extrem, und die in Nepal oder in Peru sind zu lässig. Naja. Okay, dann German Machine, geh mal rauf und zeig ihnen mal, wie man große Cocktails mixt. Hab viel Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es sieht auch so aus, wenn ich mal hier so einen vorsichtigen Blick auf die Technik werfe, als wenn genau alles soweit bis jetzt zumindest mal in die Aufnahme gekommen ist. Ich werde versuchen, mich zu beeilen, was das Schneiden angeht, damit das hungrige Zuhörerpublikum bald wieder neues Futter für die Ohren hat. Alles klar. Also dann, pass auf dich auf. Viel Spaß noch. Hasta luego. Ciao. Ciao. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Das ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.